Klatsch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Keimlingsschau. So, ihr Affen, ich mache nämlich jetzt Radio. Keimlings Kaffeeklatsch. Ich bin Keimling und heute ist mal kein Kaffee da. Ich mache das aber nicht allein. Jedes Mal habe ich einen Gast mit bei mir, der schön eine andere Waffel hat, so wie ich. Und der bringt Musik mit. Und die Musik ist praktisch das Motto dieser Folge. So, heute ist das mein geschätzter Kollege, Dr. Professor Erik Pritscher, Master of the Universe, Turniertänzer AD, designierter Bestsellerautor und baldiger Bundespräsident. Grüße dich. Grüße dich auch. Hier wird mal nicht gesächselt. Wir haben uns ja noch nie gesehen. Erzähl doch mal vom Kampf gegen die Riesen. Was machst du, was willst du? Und hast du vielleicht ein lustiges Projekt? Ich erklimme sie. Ich werde sie dann niederwerfen. Wen jetzt? Musik? Ja. Musik. Keine Ahnung. So hobbymäßig halt so ein bisschen Klampfe spielen. Ein bisschen. In der Badewanne sächseln und ja. Ansonsten. Oder willst du auf was Spezielles hinaus? Naja, also. Man hört da ja so Sachen, was also, hat man denn? So projektmäßig, so unheimlich erfolgreich, international quasi. Unheimlich. Unheimlich und erfolgreich. Na, ich war ja Leadsänger bei Cher. Nein. Ja, doch. Aber ansonsten fällt mir da nichts weiter ein, wisst nicht. Ach, du hast diese Roboterstimme erfunden, ich oder? Ich hab die Roboterstimme erfunden, ich hab's gewusst, Ich hab ein Patent drauf loben und ja. Ja, aber vielleicht mit einem geschätzten Kollegen, ein so. Projekt hier. Du meinst ja hier Lexomat oder so, Lexomat. Ja. Ja. Na, ja, geht so. Ach, machst du. Und läuft gut. Ja. Ja, geht so, ne? Ja, schön, ja. Ganz gut. Ja. Hast du uns ja auch Musik mitgebracht, nicht wahr? Was ist das denn? Das ist Musik aus meiner Jugend, die mich geprägt hat, natürlich. Was sonst? Und ja. Inwiefern? Hören wir da jetzt rein schon jetzt? Nee, wir hören da nicht rein. Nee, die kommt ganz ans Ende, weil ans Ende. Falls die Mist ist, kann man die wegschneiden. Ach, also, wer weiß, was die Gäste hier alles so anschleppen. Also. Déjà-vu. Ja. Ach, warst du auch? Ja, im Moment läuft übrigens Crystal Fighters. Hast du schon erzählt, was du mitgebracht hast? Nee, du hast nur gesagt, dass sie geprägt hat. Genau. Was ich mitgebracht habe, ich habe hier was von Maus on Mars, Funkstörung und The Tuss. The Tuss, habe ich noch nie gehört. Auch, wer ist das denn? Dahinter verbirgt sich Richard D. James, auch bekannt als Apex Twin. Interessant. Ein ganz Riesending, ja. Ja, schön. Ja, da kommen wir also am Ende dazu, ne? Ja. Ja. So, jetzt hören wir mal noch was an hier. Kommen wir mal zur Musik. Wir sind ja eigentlich wegen der Musik hier. Wir sind gar nicht, um rumzulabern, sind wir ja gar nicht da. Ich denke, wir sind im Fernsehen. Nein. Ach. Du kannst auch die Maske wieder abnehmen. Okay. So, wir hören uns jetzt In the Summer ein von Crystal Fighters. Into the wishy-well, you make a point, I'll make a yell. I am the spell. I put the coin into the wishing well. When you make a point, I make a yell. I am alive, I make a yell into the wishing well. Wishing the spell into the wishing well. Wishing the spell into the wishing well. I'm under a spell, under a spell, under your spell. Rock it. So, da sind wir wieder. Das Lustige ist, das nächste Lied ist nämlich aus dem Stream, hat deshalb keinen Titel. Ist aus dem Bass Drive Stream und heißt bei uns lustigerweise Minute 54. Ein zünftig Titel. Ja, das ist schön, ne? Guck mal, das geht so. Warte. Ich warte. Warten immer noch. So, wir machen das mal in den Hintergrund, ne? Und da kommen wir mal zu den Zuschauerfragen. Ach. Ja, in der ersten Sendung haben wir Zuschauerfragen. Wahnsinn. Guck mal her. Das schlägt ja ein wie. Das ja, da hätte keiner mit gerechnet. Wahnsinn. Michael Merkel schreibt nämlich, werter Dr. Pritscher, wie sehen Sie die Zukunft der Empirie? Ja, Totgesagtes wird ja immer wieder schnell hervorklimmen. Empirie ist das Wichtigste, was es so gibt in der Geisteswissenschaft. Man hört ja, Sie sind ja ein großer Verfechter der Empirie. Ja. Ich habe ja alle großen Lehrbücher darüber ja geschrieben oder zumindest diktiert. Ne? Man will ja, man gibt ja auch anderen Leuten auch mal die Chance, Zeug zu veröffentlichen. Verstehe. Ja, und warum soll man nicht aus Scheiße Geld machen, ne? Na, jetzt mal ernsthaft. Ja. Was hat es denn mit der Empirie auf sich? Ja, gequirlter Käse. Was soll ich sagen? Ja, warum? Komm, jetzt mal Rundumschlag. Dumme Leute erfassen mit Hilfe von dummen Methoden, von dummen Leuten, dumme Daten, die dämlich ausgewertet werden und noch dämlicher dargestellt werden und vermittelt werden. Wunderbar, wunderbar. Ist jetzt nicht besser, also wunderbar. Okay, Gabriele Ausgedacht schreibt uns, Sie sind doch als Fleischfreund bekannt. Wie macht man ein gutes Steak? Welches Fleisch nimmt man? Wie bereitet man es zu? Und was als Beilage? Also man soll als erstes darauf achten, dass man Fleisch nimmt. Ah. Ja, dass man Fleisch nimmt. Ja. Und das halt zubereitet. Das ja, wie denn? Also welches Fleisch denn? Welches Fleisch? Ja, welches? Ja, halt. Der Schwein, Huhn, Eidechse. ja, halt aus dem Aldi oder so, oder Lidl, aus Edeka oder Kaufhof, alles. Also, darf man eigentlich Werbung machen? Dürfen wir? Ist das hier, ist doch öffentlich-rechtlich hier, oder? Pff, ja, so viel du willst. Ja, natürlich. Da will ich meine Mutti grüßen. Hallo. Apropos Fleisch, anderes Thema. Nee, aber Kuh oder Schwein. Was gibt denn das beste Steak ab? Also Rind gefragt. Gibt das beste Rindersteak ab. Interessant. Und interessant. Ja. Gut. Gut, und Flachleger 69 will wissen, welche Frisuren sollen Frauen tragen? Kurzhaar, auf jeden Fall Kurzhaar. Auf jeden Fall Kurzhaar. Auch das schön ist, allgemein bleiben hier. Das ist jetzt, wir wollen ja polarisieren hier. Wir wollen auf jeden Fall polarisieren. Ja? Das ist auch eine politische Sendung mit Auftrag. Ach nee, also ich schreibe gerade in deine Sendung rein, merke ich gerade. Ja, das ist ja meine Sendung, meine Regeln. Genau. Deshalb gibt es jetzt auch Musik. Jo. them sounds. Early night crew in the wild out. Juju on the intermission proper. For the cats who came out to dance, or my cats by the bar. You know who you are. Rapping and feeling, man. We keep it real and never dug it. They say I'm bugging. They say I'm crazy. Why you got me open, baby? Watching the sound of platinum. We hear this through every Thursday. Check out the wordplay. Rocking the sound. Kommen wir mal zur Rubrik Schon gehört. Hast du denn schon gehört, dass Kodak einen kleinen Atomreaktor im Keller hatte? Irre. Ja, ohne Scheiß. Ich hab's sogar hier. Hä? In einem Keller in Rochester, New York, hat Kodak bis vor 6 Jahren einen Atomreaktor mit 3,5 Pfund angereichertem Uran gelagert. Ist ja wahr. Niemand weiß, wie Kodak an eine Genehmigung für diesen Reaktor gekommen ist. Noch dazu, wo konkret der Reaktor eingesetzt worden ist. Wozu? Irgendwie haben die... Also sie haben angegeben, dass sie Materialtests und Neutronenradiografien gemacht haben damit. Also wie zum Teufel. Entschuldigung, fast gekotzt. Ach, irre, irre. Hast du noch was? Unfassbar. Ich hab noch was Lustiges. Hä? Wie in Berlin die Ausländer-Kriminalstatistik zusammenkam. Und die? Die haben nämlich alle ungeklärten Verbrechen haben sie einfach Ausländern zugeschrieben. Ach komm, nee. Ja, ohne Scheiß. warte, wo hab ich das hier? Wo wir doch beim Thema Statistiken sind, ne? Ja, genau. Die Empirie, die gute. Die gute Empirie. Die Berliner Kriminalstatistik hat über viele Jahre Tatverdächtige ohne Angabe zur Nationalität einfach als ausländische Tatverdächtige erfasst. Jetzt stellt sich heraus, dass 85% dieser Täter Deutsche waren. In den Jahren 2005 bis 2011 wurden als nicht Deutsche eingestuft. Hm. Genau. Die Quelle? Wo hast du das her? Das ist aus dem Migazin. So ein Migrationsmagazin. Ach so, okay. Ja, genau. Und hast du mitgekriegt, die Facebook-Aktien, die fallen. Wieso? Na, echt jetzt? Ja, ohne Scheiß. Sind seit gestern irgendwie 18% sind sie abgestürzt. Ach du Scheiße. Ich sag ja, das wird die Telekom-Aktie der Welt. Ah! Sagt er. Ja, wird gut. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Sag mal, hatten wir das Lied schon mal? Nein, das kam noch nicht. Ah, okay. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Willst du wissen, wer es ist? Wir können ja gleich, aber können, also sollte das Lied schon mal gekommen sein, dann gibt es einen Preis. Also dann solltest du bitte die Hörer melden bei Radio T. Eine E-Mail schreiben an Kaffeeklatsch, denke ich mal, oder so. Ja, müssen wir, er kommt noch. Ja, kommt beziehungsweise, noch. Ja, die ganzen Zuschauerfragen sind ja auch irgendwo hin gelandet. Ja, genau. Das ist hier das Lied aus der Werbung für den Internet Explorer. Wir mögen ja den Internet Explorer. Wir lieben den. Wir sind der Internet Explorer. Wir sind erschüttert über seinen Niedergang und wir hoffen, dass er wieder zu neuer Größe erstarkt und spielen deshalb hier das Werbelied davon. Wunderbar. Jetzt haben wir noch Let Your Love Grow von Moderat. Ganz großes Ding das. Mann, was für ein Track. Also da muss ich wirklich jetzt sagen, Keimling oder ihr da draußen, wirklich schnappt euch euer Mädel oder euren Typen, je nachdem, und schwurft ganz langsam über die Tanzfläche. Ey, das ist so ein fetter Track. Wirklich. So ein geiler Track, ja. Und was ich dir noch fragen wollte, du hast mich ja vorhin durchlöchert förmlich mit deinen schlauen, ist Rauchen das neue Bio? Was sagst du? Wird Rauchen wieder in sein? Wird Rauchen wirklich zur Mode wieder werden? Ja, ich glaube schon. War es jemals out? Nee, also es wird so ein Avantgarde-Ding werden, ne? Also Rauchen. War ja dann der Selbstzerstörungsdrang, den kann ich damit ausleben. Ah, ja. Ich kann ja dieses Rock'n'Roll-Feeling kann ich damit. Und die ganzen Normalos, die in öffentlichen Gebäuden nicht rauchen dürfen, die machen es nicht. Stimmt. Ja, und dann wird es ein Avantgarde-Ding und dann wird es wieder der Pöbel übernehmen. Ach, schön wird's endlich wieder in geschlossenen Räumen rauchen. Ja. Na was? Na, Diablo 3 ist rausgekommen. Hast du schon gehört? Ja, hab ich. Hast du schon gezockt? Ich hab doch mit dir die Beta gezockt. Was ist denn los? Du bist so ein Arsch. Ich versuche ja, weißt du? Also, pass mal auf. Was hältst du denn von Diablo 3? Halt doch die! Komm mal, ja, also ich würde ja den Zauberer spielen, den Wizard. Ja. Und du? Was machst du? Na, diese Kreatur, die da mit Bogen schießt. Ich hab grad vergessen, wo da mit Bogen schießt. Necromancer. Ah, genau. Ist er das? Ich hab keine Ahnung. Aber du hast doch gezockt. Wir haben doch zusammen jetzt gezockt. Hast du doch gerade gesagt. Musst du doch wissen. Nee, es wird aber ein schöner Zeitfresser. Mal gucken. Da haben wir auch schon durchgezockt, ne? Diese Asiaten. Da haben sie durchgezockt. Aber 5 Stunden Spielzeit ist wenig, oder? Das wollte ich dir nochmal fragen. Oh Gott, ne, ich hoffe nicht, dass es die normale Spielzeit ist. Du musst doch dann Also ich glaube, normale Spielzeit sind so 10 Stunden rum. 8 bis 10 Stunden. Das finde ich aber trotzdem wenig, muss ich sagen. Stimmt. Role-Playing Game. Ja, muss man vielleicht dann nochmal anfangen, weil sind doch zufallsgeneriert. Na gut, dann sind die Dungeons anders. Die Dungeons sind zufallsgeneriert, aber nicht die. Suchen, ja. Das ist wohl wahr. Ja. Ja, aber guter Ausblick. Wird es uns Spaß machen? Es wird uns. Werden wir es lieben? Beschäftigen. Es wird uns beschäftigen. Werden wir es mögen? Wir es? Ja, ich denke schon. Mögen es. Wir können es leiden. classic. 808 kick drum, kick drum. 808 snare drum, clap. Got an 808 this and then this and then that. Got an 808 boom and an 808 back. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Ja, gescheit. Ja, tüchtig. Ja, servus. Kommen wir doch mal zu deiner Musik. Was hast du uns denn da? Wir haben als erstes haben wir Mouse on Mars zum Beispiel. Also Bip von Mouse on Mars. Das ist halt eine Single 1995 erschienen. Oh, du hast Hintergrundinfos mit, oder was? Ich hab mich hier vorbereitet. Ja, aber klappt. Warte, im Label Too Pure. Too Pure wahrscheinlich, ja. Und ich hab bis vor kurzem nicht gewusst, dass es Deutsche sind. Also nicht, dass es wichtig wäre, aber Jan Werner und Andi Thoma, jeweils irgendwie Köln und Düsseldorf, was weiß ich. Auch hier wieder bitte eine E-Mail, falls es falsch ist, an, ja, ihr wisst schon. An die bekannte Adresse. Oh, wir können machen an die bekannte Adresse. An die bekannte Adresse, genau. Und ich möchte mich ein bisschen entschuldigen, es ist ein so ein Fernsehmitschnitt, weil irgendwie gab es wahrscheinlich keine MP3s. Nein. Nicht, ja. Ja, auch Schutzkern. Na gut. Werf's mal rein. Ich werf mal rein. Ja, ist ein richtig geiler Track. In einer atemberaubenden Aufnahmequalität. Schönes Lied, ne? Vor allem 1995, ne? Solche Sounds. Ja, geil. Was haben wir denn jetzt? Jetzt hören wir von Funkstörung, featuring JJ Johansson, ein schwedischer Singer-Songwriter, featuring gequirlter Zeug, 2001. Das ist das nächste? Jetzt käme das nächste? Ja. Also von Detus, wie gesagt, bla bla, Apex Twin und so. Ah, und Rush Up I Bank 12. Album Rush Up Age von 2007. Zack, das ist ja ein Ende. Ja. Klapp und aus. Cliffhanger. Wa? Nicht kommen mehr. Kennt er nicht, der Richard? Nee, kennt er nicht. Nee, zieht er einfach runter, ne? Nee, zieht er raus. Also klack. Weg und aus. Und ab aufs nächste Album. Gut, hier, da. Lass uns doch nochmal reden hier. Lass uns doch mal reden. Sprechen. Natürlich. Okay. Warte mal. Hier, mach hier mal was tanzen mal oder so. Lustig hier was an, so. Hm. Schönes Lied im Übrigen. So, und zum Schluss, weil wir kommen ja dann so langsam zum Schluss. Oh. Nochmal was Kritisches, nochmal was Chemnitziges. Hast du über die Esse, da wird doch die Esse angemalt. Du meinst die Wolkenmaschine? Die Wolkenmaschine, ja, ja. Was ist mit der? Na, hier, Esse angemalt wird sie für 600.000 Euro, Mann. Nur? Ja, doch. Ach. Und Daniel Bourin, ein französischer Künstler. Ich liebe ihn. Er hat entschieden, Moment, ich lese vor. Oben kommt hin Verkehrsgelb, dann Signalviolett, dann kommt Melonengelb, dann kommt Himmelblau, dann Gelbgrün, dann Erdbeerrot und dann Aquamarin. Ist so das schön. Nicht schön? Wunderschön. Wunderschön. Also alleine für die Farbnamen, oder? Ja. Ist das nicht toll? Ja, 18.000 Liter Farbe. Irre. Da muss ich jetzt auch eine Meinung haben. Achso, und was war mit Lichtern? War nicht irgendwas mit Lichtern? Ja, da haben wir jetzt keine tiefergehende Informationen darüber gefunden. Also ich habe nur, wahrscheinlich das Farbding ist irgendwie interessanter oder ich weiß nicht. Hm. Also ich hab den Entwurf gesehen und das ist ja wie ein, wie kennt man das? Wie eine angemalte Esse, oder? Ja, verrückt. Und halt so in Spiralform. Also wie ich es hier gerade zeige, ne? Ja. Wie auch alle Mithörer sehen können. Ja, natürlich. Also hier so, nach unten, also von links oben nach rechts unten gewickelt quasi. Wunderschön. Ja. Ach, wunderschön, oder? Wird schön. Aber ob das Geld ausreicht? Also ich hätte das Doppelte veranschlagt, oder? Naja, dafür hält es auch nur 20 Jahre. Ach so. Also es ist veranschlagt, man weiß nicht. Vielleicht fliegt ja dann ein Flugzeug rein oder so. Unmengen Tauben oder so. Das ist ja gut zu sehen. Oh, das stimmt, ja, das sieht man jetzt gar nicht. Oder so Zugvögel, was gibt's denn da an Zugvögeln? Enten. Sind Enten Zugvögel? Nein. Liebe Hörer, wenn Enten Zugvögel sein sollten, bitte an die altbekannte Adresse. Nein, ich glaube, das ist... Sicher? Ja, die hocken doch auf dem Schlossteich rum. Ja, und auch im Winter? Und im Stadtpark und im Winter. Ach so. Beides. Na, dann meine ich natürlich irgendwas anderes. Gefiedertes. Ja, Bio-Leistungskurs, man merkt... Man verlernt nichts. Das Hirn des Menschen ist unantastbar. Ja. Außerdem wollte ich aber noch kritisch darauf hinweisen, dass im Atomium ja praktisch nur noch British Invasion kommt. Was ist da los? Ja, widerlich, oder? Das kann doch nicht sein. Also, ich meine, ich liebe das Atomium. Jetzt mal ohne Mist. Wirklich, das ist wirklich Liebe. Ich benutze das Wort sehr selten. Sehr selten. Wirklich extrem selten. Aber ich liebe das Atomium. Liebe. Aber British Invasion. Ja, also, ganze Käse, nee. Also ich glaube, da wurde ja ein Deal irgendwie mit den Alkohollieferanten geschlossen oder so. Ja. Weil, jetzt mal ehrlich, also so als Elektronikliebhaber. Ohne 15 Schnaps. British Invasion. Geht da gar nichts, ne? Boah, ganz schlimm. Na, vielleicht auch mit so einer Lebertransplantationsfirma oder sowas. Weißt du? Also brauchen mehr Alkoholiker. Ich verstehe nicht. Naja, brauchen mehr Alkoholiker. Ja. Ne? Also mehr kaputte Leber. Ja. Und für mehr Alkoholiker brauchst du... Der geheime Deal, genau. Und dafür brauchst du halt mehr British Invasion, dass die Leute mehr saufen, um es ertragen zu können. Natürlich. Die natürlich super tolle Musik ist, also dieses britische Zeug. Also kann man keiner was vormachen. Ich finde es toll. Aber jeden Abend so. Jeden Abend, rein. Und letztens sind wir auch nicht reingekommen, das war ja... Ja, es ist ja auch eine kleine Turnhalle. Es ist ja halt ein bisschen... Ja... Manche wachsen halt mit dem Ruhm, manche verkleinern sich halt mit dem Ruhm. Die Frage ist halt nur, ob wir jemals wieder einen Auftritt im Atomino kriegen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber keiner kennt uns auch. Ah, stimmt, wir sind ja hier in, na? Kognito? Ja? In Kognito? Da drin, genau. Und ich sage ja immer, wer einschläft, der muss ausschlafen. What's up? Lied ist alle. Ja, Cliffhanger. Nein! Dieses Sexomat-Zeug da. Ja, das könnte mal länger gehen, oder? Wir können mal eine Extended Version machen. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt hier ganz einfach. Ja, mach mal. Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Mein lieber Gast, Professor Dr. Erik Pritscher, der Beste der Besten, den ich heute zum ersten Mal gesehen habe, natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Spaß muss sein. Ja, vielleicht dürfen wir Sie ein weiteres Mal hier in unseren Heiligen Hallen, in unseren Befindlichkeiten wieder begrüßen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.